Und Jahwe redete mit Mose also, gebiete den Israeliten, dass sie dir lauteres Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter herbeibringen, damit man beständig Lampen aufstecken kann. Außerhalb des Vorhangs vor dem Gesetz im Offenbarungszelte soll ihn Aaron herrichten, dass er beständig vor Jahwe brenne vom Abend bis zum Morgen. Das ist eine für alle Zeiten geltende Satzung, die ihr beobachten sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Auf dem Leuchter von gediegenem Golde soll er die Lampen herrichten, dass sie beständig vor Jahwe brennen. Ferner sollst du Feinmehl nehmen und daraus 12 Kuchen backen, 2/10 sollen auf jeden Kuchen kommen, und sollst sie in 2 Reihen, je 6 in einer Reihe, auf dem Tisch von gediegenem Golde vor Jahwe auflegen. Jeder Schicht aber sollst du reinen Weihrauch beigeben, dieser soll dann als Duftteil von dem Brote dienen als ein Jahwe dargebrachtes Feueropfer. Jedes Mal am Sabbatage soll er es beständig vor Jahwe aufschichten, Kraft einer den Israeliten obliegenden, für alle Zeiten geltenden Verpflichtung. Und es soll Aaron und seinen Söhnen zufallen, dass sie es verzehren an heiliger Stätte, denn es gehört ihm als ein Hochheiliges unter den Feueropfern, Kraft eines für alle Zeiten geltenden Rechts. Und der Sohn einer Israelitin, er stammte aber von einem ägyptischen Manne, ging aus mitten unter die Israeliten, da gerieten sie im Lager in Streit, der Sohn der Israelitin und ein israelitischer Mann. Da lästerte der Sohn der Israelitin den heiligen Namen und fluchte, da brachten sie ihn zu Mose, seine Mutter aber hieß Selomit, die Tochter Dibris, vom Stamme Dan. Und sie legten ihn in Gewahrsam, bis ihnen Weisung zukäme aufgrund eines Ausspruchs Jahwes. Und Jahwe redete mit Mose also, lass den Flucher hinaus vor das Lager führen, und alle, die es gehört haben, sollen ihm die Hände auf das Haupt aufstemmen, und sodann soll ihn die ganze Gemeinde steinigen. Zu den Israeliten aber sollst du also sprechen, wer irgend seinem Gotte flucht, der lädt Sünde auf sich. Und wer den Namen Jahwes lästert, soll mit dem Tode bestraft werden, die ganze Gemeinde soll ihn unfehlbar steinigen. Es sei ein Fremder oder ein Landeseingeborener, wenn er den heiligen Namen lästert, soll er getötet werden. Wenn jemand irgendeinen Menschen erschlägt, soll er mit dem Tode bestraft werden. Und wer ein Stück Vieh erschlägt, hat er es zu ersetzen, Leben um Leben. Wenn jemand seinem Nächsten einen Leibesschaden zufügt, dem soll man tun, wie er getan hat, Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn, derselbe Leibesschaden, den er einem anderen zufügt, soll ihm zugefügt werden. Wer ein Stück Vieh erschlägt, hat es zu ersetzen, wer aber einen Menschen erschlägt, der soll getötet werden. Einerlei Recht soll unter euch gelten, für den Fremden, wie für den Landeseingeborenen, denn ich bin Jahwe, euer Gott. Und Mose redete mit den Israeliten, da führten sie den Flucher hinaus vor das Lager und steinigten ihn. Und die Israeliten taten, wie Jahwe Mose befohlen hatte.